Hallo, liebe Studenten. Ich lese euch langsam und deutlich den Text vor und ihr bemüht euch, diesen Text zu verstehen, aber nicht mitzulesen. Ein Pilot muss mitten in der Wüste notlanden. Plötzlich hört er eine kristallklare, zarte Stimme. Es gibt einige besondere Vokabeln in unserem Text, die ich euch jetzt erklären möchte. Wir beginnen. Du willst sicher wissen, was Notlanden bedeutet. Wenn ein Flugzeug in der Luft einen Motorschaden hat, kann der Pilot nicht mehr weiterfliegen. Er muss notlanden. Er muss sehr rasch einen Landeplatz finden und versuchen, bei der Landung zu überleben. Du hörst jetzt zu dem Text verschiedene Fragen. Mache nach jeder Frage eine Pause und antworte rasch. 2-3 Wörter genügen als Antwort. Antworte immer laut. Es macht nichts, wenn du anfangs nicht antworten kannst oder eine falsche Antwort gibst. Du sollst die Fragen immer wieder hören. Deine Antworten werden immer schneller und besser werden. Denke nicht an Grammatik, rede einfach so, wie du fühlst. Ein Pilot muss mitten in der Wüste notlanden. Plötzlich hört er eine kristallklare, zarte Stimme. Wer muss mitten in der Wüste notlanden? Ein Pilot. Ein Pilot muss mitten in der Wüste notlanden. Mitten in der Wüste muss ein Pilot notlanden. Er muss eine Notlandung machen. Muss ein Seemann mitten in der Wüste notlanden? Nein, kein Seemann. Kein Seemann muss mitten in der Wüste notlanden. Ein Seemann muss nicht mitten in der Wüste notlanden. Ein Pilot muss mitten in der Wüste notlanden. Muss ein Pilot oder ein Seemann mitten in der Wüste notlanden? Ein Pilot muss mitten in der Wüste notlanden. Was muss ein Pilot mitten in der Wüste machen? Notlanden. Er muss mitten in der Wüste notlanden. Der Pilot landet in Not mitten in der Wüste. Er macht eine Notlandung. Wie landet der Pilot mitten in der Wüste? Der Pilot landet in Not. Er muss eine Notlandung machen. Landet der Pilot gut oder in Not? Der Pilot landet nicht gut. Er muss notlanden. Wo muss der Pilot notlanden? Mitten in der Wüste. Der Pilot muss mitten in der Wüste notlanden. Muss der Pilot mitten in der Stadt notlanden? Nein, nicht mitten in der Stadt. Er muss nicht mitten in der Stadt notlanden. Der Pilot muss mitten in der Wüste notlanden. Landet der Pilot am Rand der Wüste? Nein, nicht am Rand der Wüste. Der Pilot landet mitten in der Wüste. Landet der Pilot am Rand der Wüste oder landet der Pilot mitten in der Wüste? Der Pilot landet nicht am Rand der Wüste. Er landet mitten in der Wüste.